mich zu attraktiv. Das macht mich völlig depressiv. Die Last ist wirklich unermesslich. Oh mein Gott, wär ich gern hässlich. Ich wär gern fett. Gerne kugelrund, doch ich ernähre mich gesund. Ich bin erfolgreich und hab Geld. Oh mein Gott, wie mich das quält. Ich wär gern fett. Fortan lasse ich mich mästen. Ich komm aufs Dünnsein nicht mehr klar. Ich emigriere in die USA. Ich wär gern fett. Ich wär gern fett.